Wie bereits angekündigt, bringen wir mit Milky Nights von Caroline Hofer nun das zweite Hörstück des heutigen Abends. Simona Rüser hat bei diesem poppigen Internetmärchen des deutschsprachigen Schweizer Rundfunks Regie geführt. Sie ist bislang als klassisch ausgebildete Sängerin, aber auch als künstlerische Leiterin diverser Musiktheaterproduktionen in der Schweiz hervorgetreten. Das Hörstück von Caroline Hofer erzählt von den Tücken der elektronischen Medien. Ein Paar trifft sich in der virtuellen Welt des Chatrooms zu einem Computerspiel. Doch die beiden haben nicht mit einem heimlichen dritten Mitspieler, dem Computerprinzen, gerechnet. Er führt die beiden auf abenteuerreiche Irrwege. Und der Unterschied zwischen Schein und Sein verschwindet. Im Zeitalter der elektronischen Mächte kann sich der Brief ins Feuer legen und verbrennen. Kein Hahn kräht nach ihm. Aber die Menschen schreiben noch. Es gibt ja E-Mails. Einen Kaffee, bitte. Hi, Steve. Ich muss dir sagen, heute ist alles ganz anders. Ich höre die Coverversion von I Don't Like Mondays und der Tag will mit mir fliegen und ich mit ihm. Die Musik ist wunderschön. Tori Amos singt und ich glaube, sie spricht mit meiner Seele. Alles ist geschmeidig, neben den Tönen, vor allem der Schnee vor der Tür. Ich möchte den Alltag hinter mir lassen und dich besuchen. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Was meinst du, Zoe? Ich muss dir sagen, heute ist alles ganz anders. Ich höre die Kamera aus. Ich glaube, sie spricht es mal. Ich möchte den Alltag hinter mir lassen und dich besuchen. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Was meinst du, Zoe? Liebe Zoe, du. Es geht mir gut. Liege jetzt auf der Lauer, angelehnt an die Tür. Habe mal wieder etwas Unmögliches getan, aber dazu ein anderes Mal. Über deinen Besuch reden wir noch. Wenn du es genau weißt, maile mir. Arbeite gerade mit einem Betriebssystem und habe auch einige Games installiert. Auf der Internetseite Asteroid Nummer 3251.com kannst du den Heimatplaneten des kleinen Prinzen sehen. Dort findest du auch mein neues Spiel. Schau doch mal nach, Steve. Catch the Small Prince. Ist das das Spiel? Hallo, kleiner Prinz. Spielst du mit mir? Dann spiele ich mit dir. Press the button, start the game, choose any plane to fly around and catch the prince. Ich flieg mit dem Segelflieger in deinem Universum, kleiner Prinz. Ich sammle Punkte und wir spielen. Okay, es geht los. Fangen muss ich dich, Prinz. Nachjagen, bis ich dich finde. An welchem Punkt im Koordinatensystem steckst du? Ich leuchte mit den Lichtern den Himmel aus. Irgendwann finde ich den Weg. Jetzt komm schon, kleiner Prinz, spiel mit mir. Ich spiel mit dir. Ha. War das? Hallo? Ist da jemand? Jemand, der mich hören kann? Mein Name ist Zoe. Zoe Machrei aus Europa City. Wo bin ich? Hallo? Steve? Ich stehe so neben mir. Ich bin völlig neben dem Leben. In einem Spiel. In deiner Erfindung. Der kleine Prinz hat mich fortgezogen ins Innere des Rechners. Ich fliege. Aber wohin? Wäre ich eine Raupe, würde ich schon wissen, was ich tue. Aber so? Steve? Ich bin Zoe. Bist du auch hier? Zoe? Deine Stimme. Eben noch auf der Hauptbühne, jetzt im Spezialbereich. Ich bin der, der auch hier fliegt. Was für ein neues Gefühl. So etwas Schönes habe ich noch nie gespürt. Fliegen habe ich noch nie probiert. Während des Surfens bin ich irgendwie ausgerutscht oder stecken geblieben und dann abgefallen? Das ist mein Spiel. Wo bist du? In einer Art Zeichentheorie, die die Systematik eines Rechners hat. Eine Tabelle von Zahlen schwebt über mir, ein paar Elemente befinden sich unter mir. Das, was nicht nagelnotabel fest ist, fliegt herum. Ich rieche Edelgas. Dich kann ich aber nicht sehen. Gib mal die Koordinaten durch. Oder in welcher Richtung, in welchem System schwebst du? Ich weiß es nicht. Was machst du nun? Fliegen, bis ich nicht mehr kann. Es ist so schön. Ich fühle mich wohl. Es ist alles so, wie ich es mir immer vorgestellt habe, nur besser. Es hat sich etwas verändert. Wenn ich meine Arme ausstrecke, dann spüre ich keinen Funken Realität mehr. Hey, nützen wir das. Spielen wir was. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Ein Tier? Eine Art Tier. 100 Punkte und eine Bordkarte dazu. Jetzt kannst du mich holen. Wie soll ich das machen? Manchmal sehe ich dich in der Ferne. Du schwebst oder drehst dich oder fliegst durch was durch. Du entwischst mir immer wieder und bist fort. Ins Universum von V oder Doppel-V können sich Menschen nur selten verirren. Manchmal gelingt es ihnen doch. Und sie kommen dorthin, wo einst Milky Nights unsere Zeit schluckten und die Wellen des Lichts veränderten. Von da an folgten gläserne Tage. Was sich ihnen hier bietet, ist einer davon. Ich habe nicht den Eindruck, dass es keine Zeit gibt, sondern dass ich die Zeit anhalten kann. Ich merke nicht, dass ich fliege, sondern ich denke, dass ich falle. In ein tiefes Loch geht es, ab mit mir, in eine andere Dimension rutsche ich. Bin ich noch ich? Früher, da war das so, da waren die Lichter die besten, die orange strahlten. Da waren die schönsten Plätze die ruhigen, die ausgestorbenen. Nun ist es umgekehrt. Die Menschen werden mir wichtig, wenn sie mir etwas zu sagen haben. Und die Plätze, wenn es auf ihnen rumort. Steve, ich verliere dich manchmal. Ich träume. Träume sind Schäume. Meine Stimme ist getaucht in Helium. Was ich eigentlich wollte, zählt nichts mehr. Als nächstes? Zieh den Kopf ein. Es kommt etwas in deine Richtung geflogen. In eine Landschaft ohne Namen stieg ich hinab, um bei dir zu sein. Stieg in eine Felsenschlucht und tauchte unter Wasser und trieb, schniefte und blub, blub, blub. Vorsicht! Ein Tier! Etwas in der Art. Was hast du? Ich sehe Dinge, die ich noch nie... Und ich höre Sachen, von denen ich nicht wusste, dass... Und bewege mich auf einem Weg, der ich glaube, man hat mir meine Sprache genommen. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Vielleicht sind die Leitungen auch nur gestört. Mit dem Tier hast du Glück gehabt. Ich verändere mich, als würde ich krank werden. Meine Stimme läuft davon. Ich falle durch eine Nacht, aber ist es nicht Tag? Ich fühle die Geräusche, die ich mache, aber ich fühle und höre mich nicht. Manchmal ist da etwas, das ich berühren möchte. Steve, ich brauche dich. Was ist, wenn sich einfach alles in Luft auflöst? Jetzt sehe ich es. Du machst Spuren. Du hinterlässt Dampf oder Splitter. Rundherum umgibt dich Müll und es fallen Staubkörner durch den Raum. Eigenartig ist das schon. Du, ich glaube, dieser Staub kommt aus meinem Traum. Denn während ich fliege, träume ich. Ich träume, darum bin ich nicht. Ich flog auf ein Haus und verbrachte den Abend damit, mich in den Dachrinnen zu spiegeln. Vielleicht schaffen es Träume, mir Märchen zu erzählen. Aber was für Märchen, wo sie mir doch selbst passieren. Und in der Regenrinne, da war nicht nur mein Gesicht. Du warst dabei, die Wellen des Lichts zu zählen. Du warst gerade am Ende, als jemand dein Haar streichelte und dich stieß. Ich kann dich nicht mehr sehen. Zoe, ich habe dich verloren. Ich schwimme. Wohin? Ich überquere einen See. Trüb, aber warm und bequem. Ich leuchte im Wasser und kann mein Spiegelbild sehen. Mein Haar ist rot. Meine Haut ist violett. Meine Lippen sind blutfarben. Do you mind if I kiss you? Aber wo bist du? Es erinnert mich an einen Spaziergang im Regen. Mit dir. Da war es so schön. So wie jetzt. Da hast du meinen Arm berührt. Als wir uns trafen, trafen wir uns im Licht. Ich lief nach Hause und es änderten sich die Perspektiven der Landschaft. Aus dem Regentag wurde eine glänzende Nacht. Aus dem Regen kamen einzelne Lichterketten und es war, wie du sagtest. Was schön ist, wissen die Nachtfahrer und Morgenschwimmer. Was nicht schön ist, das wissen die auch. Das war wirklich wie ein Gedicht. Hat mich sehr gefreut. Küsst du mich? Küsse ich dich. Ich liebe dich. Ich sehe dich wieder und sehe was, was du nicht siehst, und das bin ich. Das war ein schöner Kuss. Wo bist du jetzt? Schon wieder weg? Ein Kuss? Aber das ist nicht wahr. Was geht hier vor? Diese Umgebung verwirrt mich. Ich schwebe zwischen den Stühlen und gute Nachrichten kommen nicht mehr zu mir geflogen. Manchmal höre ich, was Steve sagt, und dann ist seine Stimme wieder weg. Und jetzt war er eben noch hier und hat mich geküsst und ich planschte in dem warmen Wasser. Nun wird es kälter und meine Ohren frieren schon zu. Ich muss fort von hier weg. Das muss doch irgendwie gehen. Was passiert mit mir? Es dreht sich. Es senkt sich der Boden. Zerbröselt. Es quillt mein Untergrund. Meine Rocklänge wird kürzer und ich ersticke. Ich. Ah! Kleiner Prinz, wo versteckst du dich? Ich muss dich fangen. Noch 10 Punkte, dann erreiche ich den Highscore. Raus aus dem Flieger und ich erwische dich. Wenn du fliegst, flieg ich schneller als du. Und wenn du weg willst, dann komme ich und schnapp dich. 1, 2, 3, bist du mein. Hi Steve, ich habe dein Spiel geknackt. Toll übrigens, wie das läuft. Gefällt mir gut. Alles Liebe, Zoe. Moment. Ist das nicht Steve? Zoe, wie hast du es hier rausgeschafft? Du bist doch eben noch hier gewesen. Ich verstehe ihn nicht. Versteht er mich überhaupt? Ich bin es, Steve. Tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Du siehst seltsam aus da hinter der Scheibe. In den Dörfern, die mit V beginnen, kann Langsamkeit eine Parabel auf das Nebenan des Lebens sein. Sterne können das Halogen der Zeit und der Mond der Sparbetrieb der Seele sein. Manchmal lässt sich die Zeit nicht durchzwirbeln oder durchdrehen. Aber was mit den Worten passiert, wenn man sie nicht versteht? Also bitte hilf mir, ich will hier raus. Das bist wirklich du, wie schrecklich. Sag mir die Schlüsselworte. Gib mir die Koordinaten an, damit ich dir helfen kann. Gibt es nicht ein Codewort, irgendwas, was dich rausbringt und dich befreit? Versuch es mal mit 2x Raute Stern, Enter, 2x Raute Stern, Doppelklick. Tut mir leid, funktioniert nicht. Textzeilen fehlen. Sag's noch einmal. 2x Raute Stern, Enter. 2x Raute Stern, Doppelklick. 2x Raute Stern, Enter, zweimal Raute, Stern, Doppelklick. Keine Chance, nichts. Dann versuch nochmals ein Spiel zu starten. Wähl dir einen anderen Flieger. Vielleicht hilft es, wenn du mit mir spielst. Gut, spielen. Mit dir. Ich sehe dich auf dem Bildschirm. Du bist so klein da drin. Hast du noch deine alten Sachen an? An deiner Frisur erkenne ich dich, aber dein Gesicht ist so verzerrt. Ich muss raus aus diesem Raum. Er führt mich zu nichts. Hilf mir. Beginn ein Spiel. Gut, wenn du meinst. Ich bin diesmal der Spieler mit dem Motorflieger. Und ich düse in so einen Schritt. Wir schaffen das. Ich sehe dich schon vor mir. In einem Raum voller Hängematten und bunter Bilder an der Wand. Der kleine Prinz springt dir auf der Nase herum, bis sich die Hängematte, in der du liegst, aus der Wand löst und du auf den Boden knallst. Ja, genau. Es ist so etwas wie eine Hängematte. Jetzt flieg mit dem Flieger nach rechts. Ich halte es kaum aus. Die Luft ist schon ausdehnbar wie Gummi, Kaugummi, zäh zugleich. Ich werde gleich kleben bleiben. Weiter nach oben. Fang mich mit dem Fallschirm auf. Ich verliere dich. Ich schaffe die Punktzahl nicht. Der Prinz legt mir immer ein paar Steine in den Weg, aber ich kann ihn nicht fangen. Und dich kriege ich auch nicht. Diese Kaugummiluft ist so stark, du bist schon so weit vorgedrungen. Bis hierher hatte ich es noch nie geschafft. Ich stürze ab. Es ist verloren. Probier noch ein Spiel, bitte. Im Zeitalter der virtuellen Welten gibt es tausende Möglichkeiten der Kommunikation. Gemäß dem Zeitgeist wählen die Menschen die einfachste davon. Der Regen knallt gegen die Scheiben. Es hagelt mir die Überlegungen aus dem Leib. Im Grübeln verliere ich mich noch. Langsam reicht mir das Spiel. Was ist, wenn ich dein Problem in ein Internetforum bringe? Zum Beispiel bei computertricks.com. Du wirst vielleicht nicht der Erste sein. Was meinst du? Versuch alles, was du kannst. Die neue Umgebung ist nicht mehr schwarz. Jetzt ist grau an der Reihe und ich bin der Mittelpunkt. Hörst du, wie die Zeichen um mich herum sausen? Bitte erinnere dich, wie es war, bevor du weg warst. Es kommt mir alles verschwommen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich es hier da drinnen ausgehalten habe. Ich bekomme Polaroids, die mir etwas sagen sollten, aber dann fällt eine Schranke dazwischen und hält mich zurück. Ich verschwinde langsam in Grün, im Chaos von Farbe und Codes. Ich habe einen neuen Code gefunden, der dich eventuell weiterbringt. Dreimal Raute, Enter, Stern, Trippelklick. Was war das? Es hat sich was gerührt. Starte das Game. Dreimal Raute, Enter, Stern, Trippelklick. Ich nehme diesmal die Concorde. Der Prinz tanzt schon wieder. In welche Richtung? Zweimal hinauf, hinüber, runter, drüber, bergauf, bergab, Wellenteller. Ich schaffe es.